Rechtes Wort und Vergebung sind besser als Almosen, dem Kränkung folgt. Ha! Das ist ja auch aus dem Koran. Sehen Sie, das Christentum tut immer so heilig, aber tatsächlich ist es eine niederträchtige, feindselige Religion. Das war wohl nichts. Ziehe einen Punkt von deinem Punktestand ab und probiere es nochmal. Wenn du jetzt mit "Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen" antworten willst, wähle Track 34. Oder möchtest du gar nichts sagen? Dann wähle Track 33. Wähle jetzt den gewünschten Track.